24 Stunden lang hab ich sie gehört. Diese kleine Melodie, die mich so betört. 8 Uhr früh im Radio fängt sie damit an und zieht mich bis nachts um 12 ganz in ihrem Bann. Denn die kleine Melodie flüstert leise, ich liebe sie. Hör ich das, dann denke ich immerzu dabei an sie. 24 Stunden lang hab ich sie gehört, diese kleine Melodie, die mich so betört. Thank you.